Guten Tag, Patschelt hier. Ich rufe von der Firma Saga an. Sie haben uns die Durchführung des Workshops zur Arbeitssicherheit nächste Woche ja schon bestätigt. Dafür danke schon mal. Leider gab es ein Problem mit der technischen Ausstattung vor Ort und wir müssen alles verlegen. Der Referent soll bitte in den Raum 704 kommen. Dann brauchen Sie die Teilnehmerzahl, haben Sie gesagt. Das wären voraussichtlich 13 plus die Geschäftsführerin. Könnten Sie mir die Handouts bitte schon vorab schicken? Ich drucke alles aus, dann müssen Sie das nicht machen. Ach, und wichtig ist noch, geben Sie bei der Rechnung bitte die Adresse unseres Hauptsitzes in München an, nicht unsere in Erlangen. Melden Sie sich bitte bei Fragen bei mir. Mein Name nochmal: PACZELT. Und meine Nummer 055 1 48 630 89. Ich danke Ihnen.